Also was ich jetzt gefragt habe, ne, habe ich sozusagen für unsere schwarzen und braunen Schwestern gefragt, die mit solchen Fragen dauernd herumlaufen. Also du hattest in gewisser Weise ein bisschen einen Vorteil, denn du kanntest, als du kamst und Kinder bekommen hast, warst du schon gut im Deutschen. Du hattest schon viel gelernt, du hattest hier studiert. Ne? Du hattest viel Einsicht schon. Und das ist ja bei vielen jungen Müttern dann nicht der Fall. Willst du ihnen einen Rat geben? Ich kann wiederholen, was ich immer zu Kindern, die hier geboren sind, immer gesagt habe. Ne? Mhm. Ich habe immer gesagt, verdammt normal, ihr seid doch Deutsche. Und dann sagen die, nein, wir sind schwarz. Ich habe gesagt, ja, das ist ja das Problem. Guck mal. Ihr seid hier geboren, ne? Ihr seid hier in den Kindergarten gegangen. Ich bin keine Kindergartenperson. Ich war nie in den Kindergarten gewesen, ne? Aber ihr seid in den Kindergarten gegangen. Wer sind eure Kindergärtnerin? Deutsch, ne? Okay? In der Schule, wer sei ihre Lehrerin? Deutsch, ne? Und an der Uni? Auch Deutsch. Ihr seid wirklich Deutsch. Und die gucken mich so, ja? Ich sage, ja, ihr seid wirklich Deutsch. Wenn ihr in Afrika, viele sind noch nicht nach Afrika zurückgefahren, nein. Hm, ne? Genau. Die kennen nur das System hier. Aber warum, wenn die Leute versuchen, euch in eine Schublade zu tun, ihr akzeptiert das, warum? Warum? Ihr sollt nur Argumente haben. Argumente ist ja, ihr seid Kindergartenkinder, ihr seid in der Schule gegangen, an der Uni, ihr seid wirklich Deutsch. Wenn ihr zu Hause in Afrika seid, die erkennen euch nicht. Genau. Hm. Die wollen euch auch nicht haben. Die sagen, das ist weiße Kinder. Aber warum seid ihr die ganze Zeit da zu meckern? Weil die deutsche Sprache manchmal ist so gemacht, dass die Leute, dass sie die deutsche Sprache ist so. Wirklich, man soll auch die deutsche Sprache erstmal verstehen. Die deutsche Sprache sagt immer, eine Person mit dunkelhäutiger oder so. Das ist zu präzise. Und das führt zu, wie sagt man das? Also die deutsche Sprache hat auch ein Problem. Wirklich. Verstehst du, was ich meine? Sure. Weil in Englisch es gibt, oder in Französisch, es gibt nicht wie sagt man das? Stift. Wie heißt dieser Stift? Zum Malen. Hautfarbe. Es gibt eine Hautfarbestift. Ein Stift in der Farbe von Haut? Von weißer Hautfarbe oder so? Ja. Oh. Man nennt, guck mal, es gibt zum Malen, es gibt Stifte, ne? Stift? Ja, aber Stift, ja, ein Schwarz. Wahrscheinlich im Make-up findest du am besten. Nein, nein. Im Kindergarten gibt es ja Stift. Schwarz, braun, man sagt nicht beige, man sagt Hautfarbe. Ah ja. Weißt du das nicht? Wie heißt dieser Stift mit deiner Farbe? Heißt Hautfarbe, nicht braun, nicht beige. In Französisch, sag mal, beige. Das ist diese Farbe. Hm. Ja? Beige Stift. Das ist richtig. Es gibt, in Englisch es gibt auch dieses beige Wort in der deutschen Sprache. Ja. Man gibt sagt es. Hautfarbe. Hm. Und das ist ein Problem, weil Hautfarbe, man nennt nur diese Hautfarbe. Ne? Das ist richtig. Und für die Dunkelhäutige, die sehen, das ist doch nicht meine Hautfarbe. Ne? Und das hat auch eine Probleme geführt, dass die Kinder, die dunkel waren, die sagen, was ist das, Hautfarbe, Stift. Die haben nicht verstanden. Ja, überhaupt dieses Wort, ne? Das ist allerdings sehr, das sehr was richtig, ich, das genau. ist sehr merkwürdig. Ja, das ist, was ich meine. Manchmal die deutsche Sprache ist so. Ne? Und die hat Geschichte eingefangen, die deutsche Sprache. Ne? Das sind ja geschichtliche Spuren und Narben, die da drin sind, dass eben Hautfarbe ist weiß natürlich. Ist doch klar. Klar. Ja. Aber die sehen doch nicht, aber die Lehrerin oder die Kindergärtnerin, die sehen doch nicht, in der Gruppe sind nicht alle hell. Die haben nicht die gleiche Hautfarbe. Tja, dann müssen wir wohl die Sprache ändern. Ja, die Sprache macht schon etwas. Und ich sage immer, ich sei hier geboren, hier aufgewachsen, ist immer zu wissen, wer du bist. Wer du bist und was denkst du über dich selbst, das ist, was wichtiger ist. Du kannst einfach nicht diesen Rassismus verhindern. Ich glaube, Rassismus ist in uns selbst alle. Rassismus ist diese Böse in uns selbst. In einem Menschen ist dieser Rassismus da. Dann ist es wahrscheinlich dieser Mechanismus, dass wir gerne das Böse, das in uns selbst ist, ausgrenzen und sagen, die anderen. Ja, so sehe ich das. Ja. Weil ist ja nicht ich, ist ja. Ja, wir suchen immer Sündenbock. Genau. Und das ist in uns. In uns ist diese böse Seite und diese liebe Seite in uns. Wir sollen dann diese Böse in uns selber vertreiben, wir sollen uns kennenlernen. Das ist erstmal das, nicht immer, was die anderen sagen über dich. Hm. Ich versuche, die afrikanischen Menschen, die hier sind, mit denen so zu reden und zu sagen, hier gibt es wirklich diese Möglichkeiten, weiterzukommen, wenn man will. Na, man kann sein Milieu aussuchen, mit wem kommst du klar. Du kannst das selber aussuchen. Hm. Verstehst du? Okay. Ja. Also mein Kampf ist erstmal mit mir selbst. Ja. Schön.